Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute Giulio Andreotti und die italienische Justiz, eine Sendung von Regine Igel. So hört sie sich an, die Urteilsverkündung im Prozess gegen Giulio Andreotti und den Mafiaboss Gaetano Badalamenti vom 17. November 2002, in der beide zu 24 Jahren Haftstrafe verurteilt werden. Giulio Andreotti war 7-mal Ministerpräsident und mehrere Male Verteidigungs- und Außenminister Italiens. In keinem anderen Land der westlichen Welt gibt es einen Politiker, der über 4 Jahrzehnte so viel Macht in seinen Händen konzentriert hatte. In der Laufbahn dieses Politikers ging alles glatt. Immer war der Erfolg sicher. Noch Anfang der 90er Jahre strebte er zum krönenden Abschluss seiner Karriere auch das Amt des Staatspräsidenten an. Doch es sollte ganz anders kommen. Mino Pecorelli wird am Abend des 20. März 1979 erschossen. Sofort hatte man den Eindruck, dass es sich hier um ein perfektes Verbrechen handelte. Dass niemand den Killer gesehen hat, scheint nicht einmal das Wichtigste zu sein. Tatsache ist, auf die grundlegende Frage, wer ein Interesse daran haben konnte, ihn zu beseitigen, gibt es nur eine einzige Antwort. Jeder. C'è una sola risposta. Tutti. Der Mordfall Pecorelli wird wieder aufgerollt, als 13 Jahre danach der ehemalige Mafia-Boss Tommaso Buschetti Andreotti beschuldigt, im Verborgenen mit der Mafia gemeinsame Sache betrieben zu haben und der Auftraggeber zweier Mordanschläge zu sein. Diese Meldung versetzt die ganze Nation in Aufregung. Regierungspolitiker und Parlamentarier zeigen sich in hektischer Aktivität besorgt um die Grundfesten der Republik. Könnte doch mit einem Gerichtsverfahren gegen Andreotti eine Lawine von Prozessen in Gang kommen. Schließlich wird schon Anfang der 90er Jahre gegen 15 Minister des letzten Andreotti-Kabinetts ermittelt. Vor allem wegen des Verdachts auf Zusammenarbeit mit der Mafia. Drangheta, Camorra e Mafia è società organizzata. Am 27. März 1993 tritt der 73-jährige Giulio Andreotti dann vor die italienische Öffentlichkeit und gibt den Empfang eines Ermittlungsbescheides wegen Zusammenarbeit mit der Mafia bekannt. Kaum ein Italiener, der dem, wie er vom Volksmund gerne genannt wird, Beelzebub oder dem schlauen Fuchs derartiges nicht auch zugetraut hätte. Steht Andreotti doch für eine Politik des Pragmatismus, des Machtkalküls und des Fallenstellens. Im Volk weiß man schon lange, dass in der italienischen Nachkriegspolitik sich allzu viel außerhalb der Legalität abgespielt hat. Non è una novità, nel senso che Buscetta aveva già detto questo quando sono andati i giudici di Palermo e Andreottis Erscheinung, sein undurchdringlicher, starrer Gesichtsausdruck haben italienische Karikaturisten seit Jahrzehnten zu Höhenflügen inspiriert. In einem Interview bekennt er redefreudig, ganze 2-mal in seinem Leben geweint zu haben und sich an Gesten der Zärtlichkeit von seiner Mutter nicht erinnern zu können. 26-mal während seiner Karriere ist Giulio Andreotti von Staatsanwaltschaften verdächtigt worden, in Attentate und dunkle Machenschaften verwickelt zu sein. 26-mal entschied ein Parlamentsausschuss, den Dingen nicht auf den Grund zu gehen und die Immunität des Parlamentariers Andreotti aufrechtzuerhalten. Schließlich ging es darum, nicht nur eine empfindliche Störung des politischen Systems, sondern auch die Bloßstellung vieler anderer Parlamentarier zu vermeiden. Andreottis geschicktes Operieren mit Halbwahrheiten, Erinnerungslücken, Abstreiten von Beschuldigungen und natürlich seine lange währende Machtposition haben ihn immer wieder vor einer Anklage bewahrt. Erst nach dem Ende des christdemokratischen Systems Anfang der 90er Jahre kamen die Hintergründe zahlreicher politischer Skandale und das ganze Ausmaß des kriminellen Unterbaus des Andreotti-Regimes ans Tageslicht. Drangheta, Camorra e Mafia, leggi d'onore, leggi d'omertà. Es war Leo Luca Orlando, damals Bürgermeister in Palermo, der 1992 durch das Land zog und Giulio Andreotti und seinen Flügel innerhalb der Christdemokratischen Partei öffentlich anklagte, mit der Mafia gemeinsame Sache zu machen. Die Christdemokratische Partei war die Partei von Mafia. Mafia-Organisation hat wie einen Kontrakt mit Parteiorganisation. Und alle die Leute unter Kontrolle von Mafia wussten, dass sie sollten für die Christdemokratische Partei stimmen. Meine politische Meinung ist, dass Giulio Andreotti war ein Schützer vor einem System, wo Mafia und Politik lebten zusammen. Und zwischen 92 bis 94 Christdemokratische Partei ist ganz kaputt gemacht, weil die Leute haben Nein gesagt. Zu viel, zu viel. Zu viel Korruption, zu viel Mafia, zu viel. Dann ist es soweit. Das Unfassbare wird Wirklichkeit. 1995 in Palermo, dann 1996 in Perugia werden vor den Augen der verdutzten Weltöffentlichkeit Prozesse gegen Giulio Andreotti eröffnet. Tatsächlich also haben Staatsanwälte den Mut, einem hohen Politiker den Prozess zu machen. Der mächtigste Mann der italienischen Nachkriegszeit, der Mann der Amerikaner, der Mann des Vatikans, landet auf der Anklagebank. Der Vorwurf, er sei Komplize der Mafia und Auftraggeber eines Mordes. Der politische Hintergrund dieses Mordes wird heute in den Medien allerdings kaum noch erwähnt. Mino Pecorelli war ein ganz besonderer Journalist, mit besten Beziehungen zu den Spitzen der Geheimdienste, der Carabinieri und der vom CIA gesteuerten Geheimorganisation P2, der sogenannten Geheimloge P2. In Pecorellis Händen landeten Dokumente von höchstem Geheimhaltungsgrad und Beweise zu Verwicklungen christdemokratischer Politiker in dunkle Politaffären. Sein Wissen lancierte er über seine Zeitschrift Osservatore Politico in die Öffentlichkeit. Er war gefürchtet und lebte gefährlich. Es waren jene Jahre, als die Regierungspolitik in Italien alles daran setzte, den weiteren Vormarsch der damals starken KPI, der Kommunistischen Partei, zu verhindern. Dass die Kommunisten Mitte der 70er Jahre bei den Parlamentswahlen 34% der abgegebenen Stimmen erreichten, versetzte die Amerikaner, die NATO und die italienischen Christdemokraten in höchsten Alarm. Man befürchtete, Italien könne zu einer Art Überläufer in den Ostblock werden. Um den weiteren Vormarsch der Kommunisten zu stoppen, wurden, wie man heute weiß, politische Strategien auch mit illegalen Mitteln umgesetzt. Das bedeutete unter anderem Zusammenarbeit mit der Mafia. Und das hieß offenbar auch, aus Staatsräson auch schon mal einen politischen Störenfried eliminieren zu lassen. Nach seinem Tod habe ich mit seinem Rechtsanwalt gesprochen. Er sagte, dass Mino 3 Tage vor seinem Tod ihm gegenüber geäußert hatte: Ich bin in Besitz von Aufzeichnungen, die, ob ich sie nun veröffentliche oder nicht, für mich ein Todesurteil bedeuten werden. Pecorelli wusste, wovon er sprach. 3 Tage später lag er, von 4 Schüssen getroffen, tot in seinem Auto vor seinem Büro in Rom. Drangheta, camorra e mafia, leggi d'onore, leggi d'omertà. Drangheta, camorra e mafia, ecco sgarra, nuda pietà. Um diese Aufzeichnungen ging es in dem Prozess, in dem Giulio Andreotti als Auftraggeber des Mordes beschuldigt worden ist. Heute ist ihr Inhalt bekannt, wenn auch immer noch nicht vollständig. Verfasst wurden sie von dem linken Christdemokraten Aldo Moro, kurz vor seiner Ermordung durch die Roten Brigaden im Mai 1978. Vernichtend beurteilt er darin seinen politischen Gegenspieler Andreotti und nennt ihn auch einen, Zitat, Mann des CIA. Dies allein hätte schon Grund genug für Andreotti sein können, eine Veröffentlichung zu verhindern. Doch der explosive Kern dieser Aufzeichnungen war die Enthüllung der Existenz illegaler NATO-Milizen, Gladio, zu Deutsch das Kurzschwert, oder Stay Behind genannt, deren Aufgabe darin bestand, die geheimen antikommunistischen Strategien der NATO auch im italienischen Untergrund umzusetzen. 1979, mitten im Kalten Krieg, hätte eine Aufdeckung dieser Geheimtruppen zu einem die gesamte NATO erschütternden Skandal und einer empfindlichen Störung des Gleichgewichts zwischen Ost und West geführt. Es waren also Sicherheitsinteressen auf höchster nationaler wie internationaler Ebene bedroht. Dies ist der logische Faden, der zum Mord an dem Journalisten Mino Pecorelli hinführt. Pecorelli hat zu tief in die Abgründe der hohen Politik geschaut. Er hatte angekündigt, ein Staatsgeheimnis preiszugeben. Sein Tod sollte dies verhindern. Es ist verständlich, dass die Beweislage in einem derartigen Prozess nicht von ungefähr schwierig ist. Wer einen solchen Mord in Auftrag gibt, wird auch veranlassen, Spuren und Beweise zu vernichten. Vor 10 Jahren, als die Italiener mit 4 Jahrzehnten christdemokratischer Alleinherrschaft abrechneten, reagierten die italienischen Medien noch anders als heute. Hintergründe wurden aufgerollt und über die Zusammenhänge von Politik und Mafia heftig debattiert. Als das Urteil gegen Andreotti im vergangenen November verkündet wird, gibt man sich in Italiens Presse, Funk und Fernsehen einstimmig empört über eine Justiz, die ein solches Urteil wie das gegen Andreotti zu verhängen wagt. Sogar die deutschen Medien schaffen kaum mehr, als fassungslos in ihr sonnendurchflutetes Ferienland zu schauen. Aber warum eigentlich jubelt niemand, dass endlich einmal der Auftraggeber eines politischen Mordes dingfest gemacht werden konnte? Warum blickt die Öffentlichkeit nicht mit Hochachtung genauer auf die italienische Justiz, die vor den oberen Etagen der Macht nicht Halt gemacht hat? 1993 noch hat mit Vittorio Feltri, ein Journalist der politischen Mitte, in einer Fernsehdebatte Klartext gesprochen. Andreotti repräsentiert das Schlechteste der Politik in Italien. Aber wirklich zu meinen, dass Andreotti einen Pakt mit der Mafia geschlossen habe und der Auftraggeber eines Mordes sein soll, das würde das Land in eine große Verwirrung stürzen. Der Journalist sagt hier nichts anderes, als dass er Andreotti jede Menge Negatives zutraut. Aber man wohl besser daran täte, gravierende Verdächtigungen nicht zur Kenntnis zu nehmen, da die Konsequenzen daraus zu bedrohlich werden könnten. Heute spricht niemand mehr davon, dass Andreotti das negative Italien repräsentiert. Die Erkenntnisse von einst sind verdrängt. Dafür gibt sich die veröffentlichte Meinung fast einstimmig so fassungslos wie der verurteilte Andreotti selbst. Und natürlich auch Ministerpräsident Berlusconi, gegen den bekanntlich selbst einige Prozesse anhängig sind. Non dobbiamo irritare nessuno, tra l'altro, con un eccesso di applausi. Grazie. Io sono molto grato al sindaco Leonardo Domenici, presidente dell'ANCI, per avermi invitato. Per poter. So kann Andreotti nur ein paar Tage nach seiner Verurteilung im November 2002 souverän wie eh und je vor die Mikrofone treten. Mit stürmischen Ovationen wird er, wie hier auf einer politischen Versammlung, empfangen. Und ohne die leisesten Bedenken lässt man ihn zum Thema Außenpolitik und Europa auftreten. Vor 10 Jahren schien es, als habe seine Stunde geschlagen und er müsse von der politischen Bühne abtreten. Doch mitnichten. Wie eh und je ist der 83-Jährige heute in der italienischen Tagespolitik präsent. Er debattiert im Parlament, wo er Senator auf Lebenszeit ist. Er zeigt sich bei Fernsehdiskussionen und mischt allerorten in der Republik Berlusconis mit. Andreotti schaffte es in diesen 10 Jahren, sich als ein Opfer der Justiz darzustellen. Mit Grandezza verzieh er vorab jedem Ankläger, zeigte sich demütig, zuversichtlich, dass er seine Ehre schon wieder zurückbekommen werde. Auch wenn er sie in den Kreisen, die im Italien von heute zählen, eigentlich nie verloren hat. Und auch der Vatikan, heute mit Johannes Paul II. An der Spitze, gehört nach allen Erkenntnissen dazu. Orientando e quasi convertendo verso la reciproca. Für den Vatikan ist Giulio Andreotti schon bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und bis heute der Verbindungsmann zum Machtzentrum der Politik in Rom. Biografen verschweigen gerne, dass der junge Andreotti nach dem Krieg Sekretär bei Pater Morlione, dem Gründer des Vatikan-Geheimdienstes, war. Und obwohl mit gravierenden Anklagen belastet, ist Senator Andreotti bis heute ein geachteter Gast im Kirchenstaat geblieben. 'Ndrangheta, Camorra e mafia, leggi d'onore, leggi d'omertà. 'Ndrangheta, Camorra e mafia, ecco sgarra, nutta pietà. Mit großer Entschlossenheit haben italienische Staatsanwälte und Richter in den vergangenen Jahrzehnten eine Menge Licht in das dunkle Geflecht zwischen Kriminalität und Politik hineingebracht. Unter Berlusconi soll damit nun Schluss gemacht werden. Man beschimpft Staatsanwälte kurzerhand als zu politisch, weil sie auch vor politisch motivierter Kriminalität nicht Halt machen. Fast als Faustregel kann gelten, ist der Verurteilte ein Mächtiger aus der Politik, dann ist die Justiz diskreditiert, nicht der Verurteilte. Berlusconi und sein Parlament haben inzwischen, so das Urteil vieler Beobachter, ihren Marsch gegen die Unabhängigkeit der italienischen Justiz angetreten. Das aber heißt gegen die zum Kern jeder Demokratie gehörende Gewaltenteilung. Mit Spannung wartet man jetzt auf das für demnächst angekündigte Urteil der zweiten Instanz im Prozess gegen Andreotti wegen Zusammenarbeit mit der Mafia in Palermo. Die erste Instanz hat ihn am 23. Oktober 1999 freisprechen müssen. Die Beweise reichten nicht aus. Auffällig viele wichtige Zeugen lebten nicht mehr, zu viele Zeugen konnten vor dem Gericht auf einmal nicht mehr sagen als ein »Ich habe gehört das«. Doch schon der Prozess der ersten Instanz hat sehr wohl nachgewiesen, dass Andreotti gelogen hatte, als er abstritt, Mafiabosse persönlich gekannt zu haben. Dass die Staatsanwaltschaft in dem Revisionsprozess in Palermo nicht mehr 15 Jahre Gefängnis wie in der ersten Instanz, sondern nur noch 10 Jahre forderte, kommentierte der Angeklagte Andreotti auf seine typisch unnahbare Weise. Es klang ironisch, fast witzig. Un certo punto di vista forse era logico che chiedessero la condanna perché se no perché. Von einem bestimmten Blickwinkel aus war es logisch, dass eine Verurteilung gefordert wurde. Warum wäre man sonst in die Revision des Prozesses gegangen? Die Reduktion der Strafe jetzt ist natürlich nicht ohne Bedeutung. Lassen wir beiseite, dass man dies auf humoristische Weise mit meinem Alter erklären kann. Ich will natürlich auch älter als 93 Jahre alt werden, auch 98 und noch älter. Aber ich muss sagen, mich haben die Meldungen der Tagespresse doch erstaunt. Da heißt es, ja, es ist wahr, es gibt keine Beweise. Aber wozu muss es sie auch geben? Wie auch immer, ich bin heiter. Ich blicke jetzt auf die Richter mit der gleichen Ruhe, wie ich es bei der ersten Instanz tat. Andreotti gibt sich bescheiden und gelassen. Aber zugleich verdreht er die von ihm erwähnten Meldungen aus der Tagespresse. Ein Journalist hatte lediglich geäußert, man wüsste auch ohne strafrechtlich relevante Beweise, dass Andreotti eine Politik über den Rand der Legalität hinaus gemacht habe. Wie auch immer das Gericht in Palermo demnächst entscheiden wird, es gibt noch eine dritte Instanz. Dann würde man das Verfahren an sich vor dem Kassationsgericht überprüfen. Ins Gefängnis wird Andreotti mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht kommen. Dafür, so sind schon seit geraumer Zeit ironisch bittere Kommentare zu hören, werden hochgestellte weltliche und kirchliche Freunde schon sorgen. Drangheta, Camorra e Mafia è società organizzata. Drangheta, Camorra e Mafia, leggi d'onori, leggi d'omertà. Das war Hintergrund Politik. Heute Giulio Andreotti und die italienische Justiz. Eine Sendung von Regine Igel. Redaktion Robert Bark. Morgen im Hintergrund Wirtschaft, Zocken mit Empfindlichkeiten. Wann kommt der Finanzplatz Europa? Gleich folgen die Nachrichten, danach der Kommentar und um 19:10 Uhr Sport am Samstag.